den Wagen. Das Schlagzeug hämmert wie verrückt. Das Tempo macht Spaß, die Lautstärke auch. Die Leute auf der Bühne sind total verrückt. Ich weiß, strömt in die Augen. Das Herz rast wie wild in deiner Brust. Pogo ist geil, Pogo ist gut. Du hältst immer durch bis ganz zum Schluss. Ganz laut, ganz hart, Lieder, die von Herzen kommen. Von mir, für euch, es muss laut in den Ohren trommeln. Genau so muss es sein, ja genau so muss es sein. Der Sound steht wie eine Wand, das Trommelfell vibriert. Ein Tinnitus steht mir bevor. Und das ist garantiert. Doch das stört mich nicht, so soll es sein. Genau deshalb bin ich hier. Ich singe laut mit bei jedem Stück. Ich hoffe, so geht es auch dir. Ganz laut, ganz hart, Lieder, die von Herzen kommen. Von mir, für euch, es muss laut in den Ohren trommeln. Genau so muss es sein, ja genau so muss es sein. Genau so muss es sein. Ja! Yeah.